Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Fahrradkonzept stellt zufrieden, Maglohe überzeugt erneut und Fahrradkontrollen an Schulen. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung im Rathaus Marktplatz 1 statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Antragstellung für das KfW-Förderprogramm Energetische Stadtsanierung sowie der Wirtschaftsplan 2016 für die soziale Stadt Nordertor. Beginn ist 17 Uhr. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. In der kommenden Sitzung des Nienburger Stadtrates am 8. März soll das neue Fahrradkonzept final beschlossen werden. Zuletzt wurde dieses in den zuständigen Ausschüssen und Ortsräten diskutiert. Im Fahrradkonzept sind zentrale Routen zwischen den Ortsteilen und dem Stadtkern enthalten. Zudem sind anstehende Baumaßnahmen nach Prioritätsstufen geordnet. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Nienburg, kurz ADFC, ist mit dem Ergebnis zufrieden, berichtet Vorsitzender Berthold Fasing. Die Stadt hat sich also da viel Mühe gegeben. Besonders also die Verwaltung hat das bestehende Radwegekonzept von 2003 überarbeitet. Also wir sind eigentlich von dem Konzept 2003 schon sehr begeistert gewesen und in ähnlicher Weise liegt das jetzt ja auch vor. Das ist wirklich ganz hervorragend gemacht. Der Einsatz- und Streifendienst der Polizei Nienburg führte im Februar erneut Fahrradkontrollen an der Grundschule am Bach sowie der Nordertorschule durch. Mehr als 40% der insgesamt 140 kontrollierten Fahrräder seien nicht verkehrssicher. Des Weiteren besäßen auffällig viele Schüler keinen Helm. Es sei die Verantwortung der sorgeberechtigten Eltern, sich um die verkehrstechnische Ausrüstung ihrer Kinder zu kümmern, resümiert Polizeikommissarin Fiegler. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einer abermals überzeugenden Vorstellung sicherte sich der SC Maglohe in der Tischtennis-Verbandsliga den Platz an der Tabellenspitze. Gegen den TTV Seelze gelang dem Maglohe ein 9:4 Erfolg. Trotz des vermeintlich klaren Ergebnisses war es eine enge Begegnung. Am nächsten Samstag kommt um 17 Uhr der Rang 8. TSV Fuhlen in die Lemker Sporthalle. Ein doppelter Punktgewinn ist das klare Ziel. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.